Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 182, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Letztes Wochenende waren wir in den Niederlanden. Ein Kurztrip aus geocachalen Gründen, aber auch ein Stück Quality Time für meine Holde und mich. Man muss schließlich auf seine Work-Life-Balance achten, insbesondere als dicker alter Mann. Weil wir Freitag schon recht früh vor Ort waren, konnten wir eine Runde cachen gehen, denn Micha, ein Freund, mit dem ich am nächsten Tag einen Nachtcache absolvieren wollte, sollte erst gegen Abend eintreffen. Fair is foul and foul is fair. Macbeth. Ja, liebe Leute, ich befinde mich in den Niederlanden, genauer gesagt in Diever am Shakespeare Theater. Haha, vor mir ist das Shakespeare House und daneben ist der Eingang zum Shakespeare Theater. Verbotener Zugang. Ich gehe da jetzt nicht rein, fotografieren ist verboten, alles ist verboten, verboten, verboten, verboten. Hier ist ein schöner Durchgang, darunter steht Theater, daneben ist ein Häuschen, da könnte eine Wache stehen. Dann gibt es hier ein Türchen, da kann man durchgehen. Ja, und dann ist hier dieses Haus mit Kartenverkauf und was man hier sonst noch so kaufen kann. Sogar Mücken sind hier. Und dann habe ich hier einen Plan mit einer Legende, wie das alles so ist, mit ganz vielen aufgemalten Leuten. Ja, und halt dieses Shakespeare-Theater. Hier wird seit 1946, wenn ich das richtig im Kopf habe, Shakespeare aufgeführt. Es windet ziemlich stark, es hat auch geregnet bis so gegen 3 Uhr. Hier ist auch ein Schild. Angeboten door het Nederlandse Gilde van Kunstmeden op 7 Augustus 1996, also 7. August 1996, IVM 50, weiß ich nicht, wie man es niederländisch ausspricht, ja, Shakespeare in Diever. Ja, Leute, das ist Kultur. Wir haben auch schon ein paar Caches gefunden, aber wir gehen jetzt langsam zurück zum Landhaus, in dem wir nächtigen werden. Denn morgen ist der große Tag. Morgen wartet Dakar auf Micha und mich. Micha hat sein Auto mitgebracht, hoffe ich. Noch weiß ich es nicht. Er hat es ja noch nicht mitgebracht. Er ist ja noch nicht hier. Er kommt erst heute Abend. Und dann werden wir morgen versuchen, den Cache Dakar zu finden. Und ihr seid dabei. Das ist in gewisser Weise ja auch Kultur oder ist es Kunst oder kann es weg? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es hören. Ich habe auch... Boah, ist hier ein Wind, das glaubt kein Mensch. Ich habe auch diverse Möglichkeiten, um... Ah, hier sind die Umkleiden. Hamlet. Die haben mir überall irgendwelche Sachen hingehängt. King Lear. Much ado about nothing. The two gentlemen of Verona. Naja... Hallo. Ja, morgen ist der große Tag. Ich habe eine Menge Krempel mitgebracht. Sachen zum Aufnehmen, Sachen zum Videografieren. Der Micha bringt hoffentlich sein Auto heil hier hin. Mit Schaufeln, mit, ach, was weiß ich, was wir alles brauchen werden. Für diesen Nachtcache. Zwei alte Männer. Werden wir gewinnen? Werden wir ihn finden oder werden wir scheitern? Fragen über Fragen, die im Laufe dieses Podcasts geklärt werden. Mit möglichst vielen O-Tönen. Und wie das wird, das hört ihr demnächst. Bis dahin. Für den Abend hatten wir einen Tisch zum gemeinsamen Essen gebucht. Meine Holde und ich wählten Schnitzel, während Micha... wir wussten es nicht so recht. Die Karte war übersichtlich und in Niederländisch gehalten. Stellte sich raus, es war Sauerbraten, mutmaßlich allerdings vom Rind und nicht rheinischer Art. In dem Zusammenhang. Neulich las ich auf tagesschau.de, dass Pferde vor dem Gesetz zunächst als schlachtfähig gelten. Mit einem Eintrag in den sogenannten Equidenpass, der für jedes Tier geführt werden muss, kann man das jedoch ändern. Angeblich machen von dieser Möglichkeit auch die meisten Pferdehalter in Gebrauch, weil a. ein als Schlachtpferd geführtes Tier bestimmte Medikamente, insbesondere die, die aus der Humanmedizin in die Tierbehandlung übernommen wurden, nicht mehr bekommen. Damit wird verhindert, dass Rückstände davon ins Fleisch gelangen. B. Ein Pferd, das nicht mehr geritten werden kann, jederzeit geschlachtet werden darf, wenn es den passenden Eintrag im Equidenpass hat. Gestern geritten, heute mit Fritten. Will sagen, um das Fleisch anschließend als Lebensmittel zu verwenden, sei die Tötung wie bei anderen Schlachttieren nach dem Gesetz gerechtfertigt. Anders bei als nicht schlachtfähig kategorisierten Pferden. Diese müssen die Halter auch im Alter weiter pflegen und füttern, denn getötet werden dürfen sie nur, um übermäßiges Leiden zu vermeiden. Das reimt sich, und was sich reimt, ist gut. Deshalb gibt es wohl auch diese sogenannten Gnadenhöfe, weil der sonst nichts übrig bleibt. Wusstet ihr das? Ich als Nichtreitender bislang nicht. Am nächsten Morgen frühstückten wir ausgiebig und beratschlagten, was wir bis zum Abend tun wollten. Zumindest sollte die Holde ihr Schrittziel erreichen. Deshalb machten wir einen Abstecher zur Küste und gingen am Deich spazieren. Schön war's. Der Wind blies ordentlich und große Nachtrosthessen gab's auch, während wir den ein oder anderen Cache fanden. Spät nachmittags gönnten wir uns eine gute Mahlzeit und chillten dem Abend entgegen. Zumindest für zwei Personen sollte es eine lange Nacht werden. Dieser Nacht wird eine ganze Konserve gewidmet, sprich die nächste mit der Nummer 183 in episch breit. Deshalb ist die heutige Konserve auch etwas kürzer gehalten. Selbstverständlich hätte ich einige O-Töne mehr aufnehmen können, doch wollte ich Akkus und Rekorder Speicherplatz sparen. Wer konnte im Vorfeld wissen, was der Cache für uns bereithalten sollte? In der Nacht, in der Dunkelheit. Mutmaßlich Wald und dies hoffentlich ohne Jäger, Mountainbiker und andere. In Deutschland ist das Bundeswaldgesetz unter Mountainbikern nämlich wieder Thema. Wird Mountainbiken im Wald eingeschränkt? Das neue Bundeswaldgesetz sieht nämlich vor, dass das Fahren mit Fahrrädern im Wald nur auf Straßen und dafür geeigneten Wegen zulässig sein soll. Bam! Nix mehr mit. Wir brettern über Wege, naturliebend zum Schein. Scheiß auf Flora und die Fauna, wir biken Querwald ein. Der Wald. Ruhezone für die einen, Powerzone für die anderen, Todeszone für Flora und Fauna. Paragraph 29 des Entwurfs des neuen Bundeswaldgesetzes beschäftigt sich bekanntlich mit dem Betreten des Waldes. Laut Absatz 4 heißt es, können die Länder entscheiden, das Radfahren nur noch auf ausgewiesenen Wegen zu beschränken. Sie können dabei insbesondere vorsehen, unter welchen Voraussetzungen die zuständige Behörde sowie der Waldbesitzende den Wald sperren darf und wann eine Sperrung wieder aufzuheben ist. Nun erfreuen sich Mountainbiker angeblich besonders daran, mit ihren Rädern den Wald zu entdecken. Doch die freie Fahrt könnte bald eingeschränkt werden. Freie Fahrt für freie Biker! Ich las, dass ein Mountainbike-Trainer, der wohl regelmäßig mit seinen Radlerfreunden im Naturpark fährt, der Meinung sei, dass ein Umdenken passieren müsse. Er fordert die Anerkennung von Mountainbike-Trails wie Wanderwege, aber nicht extra ausgeschildert und plädiert für ein Miteinander im Wald. Glücklicherweise gibt es für alles einen Verband und auch für Querwald-Einfahrende und diese Mountainbike-Verbände in Deutschland melden Kritik an. Der Referentenentwurf sei kaum umsetzbar, der Abstimmungsaufwand sei immens. Letztendlich hinge das Befahrungsrecht an einem kleinen Mountainbike-Wegweiser. Sei der plötzlich weg, sei man in der Ordnungswidrigkeit. Die Angst geht um im Bikerland. Waldbesitzer sehen das anders. Nach deren Ansicht leide der Wald unter dem enormen Freizeitdruck, weshalb die Gesetze angepasst werden müssen. Ein Förster meinte dazu, er habe mit Mountainbikern kein Problem, solange sie auf den Wegen blieben. Seines Erachtens würde es kritisch, sobald abseits der Straße gefahren werde. Für Sportler, die Nägel in Bäume schlagen, weil sie eine Rampe oder illegale Trails bauen wollen, habe er zudem kein Verständnis. Seine Lösung in seiner Region sei ein Trail, den er zusammen mit einem Mountainbike-Verein am Waldrand gebaut habe. Davon profitieren alle, die Sportler und die Natur. Tja, immer mehr Naturliebende und Erholungssuchende müssen sich mit dem Wildbestand die immer dezimierten Waldflächen teilen. Das schafft Probleme. Blöd nur, die Fauna hat keine Lobby oder Aktivisten, die sich gegen die Zweiradraser wehren. Es reicht mir schon, dass die Holde auf offiziellen Wegen fast von Radrasern überfahren wird. Da weiß ich nicht, wie viele Kleintiere und Amphibien von breiten Stollenreifen im Wald getötet werden. Von der überfahrenen Kröte und dem massakrierten Mauswiesel steht in der Zeitung nämlich nix. Die können sich weder in Verbänden zusammenschließen, noch in den Medien hetzen. Die sterben still und leise unter den Gravel- oder Stollenreifen. Wann hört das Töten endlich auf? Und mit dieser überaus traurigen, aber Bombenfrage endet Konservenradiodosenhausen Konserve 182 vom 11.04.2024. Ich danke fürs Zuhören. Bleib gesund und mir gewogen. Ach ja, und fresst beim Radfahren nicht so viele Insekten. Die brauchen wir zur Bestäubung. Ist klar, ne?